Dab. Sommerzeit bringt uns auf Trab. Im Strandkorb dann am Wannseestrande. Vermeidet Creme den Sonnenbrand. Schau Tina deine zarte Haut. Voll Sommersprossen, wo man nur schaut. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen. Von Kopf bis zu den Flossen. Voll Sommersprossen, in die bin ich verschossen. Komm, lass uns jetzt ins Wasser gehen. Sport hält uns alle fit und schön. Wie wär's denn mit ner Segeltörn? Danach ein Tennismatch mit Björn. Na Tina, wollen wir Rollschuh laufen? Mit Kopfhörer und Brause saufen. So heiß, ein Eis hilft gegen Schweiß. Oh, sieh doch deine Sommersprosse, es kommen immer mehr geschossen. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen. Vom Kopf bis zu den Flossen. Bist du voll Sommersprossen? In die bin ich verschossen. Tina, ist das nicht prima? Was für ein Klima? Haben wir hier schlechtes Klima? Fahren wir sofort nach Lima. Tina, ist das nicht prima? Was für ein Klima? Haben wir hier schlechtes Klima? Fahren wir sofort nach Lima. Ich bin ja so verschossen in deine Sommersprossen.